des Oberkommandos der Wehrmacht. Echt bei der sparsamen Verwendung der Worte, die den deutschen Soldaten auszeichnet, wie üblich nur wenige Zeilen lang. Aber es ist geradezu erstaunlich, welche Berge von feindlichen Behauptungen, Versprechungen und Ankündigungen vor diesen wenigen Worten verwehen wie Spreu im Wind. Da heißt es zum Beispiel nüchtern, dass nunmehr nach Beseitigung des letzten Widerstandes sämtliche holländischen Inseln und damit ganz Holland in deutscher Hand sind. Wo bleibt angesichts dieser Feststellung die noch gestern von französischen und englischen Sendern hinaus posaunte Behauptung, dass mindestens auf diesen Inseln der holländisch-englische Widerstand erfolgreich durchgehalten werde? Ja, dass Herr Biesterfeld im Nebenberuf Prinzgemahl sich an die unerschüttert kämpfende Front der Holländer auf den holländischen Inseln begeben werde. Der tapfere Herr Biesterfeld kam zur holländischen Front nicht mehr zurecht. Und so hat er es vorgezogen, nach Paris zu gehen und dort unter anderem einen Kranz am Grabe des unbekannten französischen Soldaten niederzulegen, womit er die Akten über sich selbst endgültig geschlossen hat. Weiter spricht der Bericht des Oberkommandos der Wehrmacht zum Beispiel von 110.000 Gefangenen, ungerechnet die holländische Armee, die bis jetzt gemacht wurden. Vor dieser einen ersten Feststellung verflattert die ganze törichte und unehrliche Ausrede, insbesondere der englischen Agitation, dass nämlich nur aus strategischen Gründen, ohne jeden eigenen Verlust, eine gewisse Umgruppierung der englisch-französischen Streitkräfte vorgenommen worden wäre. Und wenn gestern noch der Pariser und der Londoner Rundfunk beinahe mitleidig behaupteten, die ganzen deutschen Vorstöße, die bestünden ja nur in wenigen Panzerwagen, die sich allerdings weit von ihrer Basis vorgewagt hätten, die aber nun wie verlorene Kinder einsam im weiten Raum verlassen wären, dann wird auf diesem trostreichen Ammenmärchen durch die exakten Angaben des deutschen Wehrmachtberichtes die ganze Wahrheit entgegengesetzt. Aus allen Wehrmachtberichten der letzten Tage und insbesondere aus dem heutigen hebt sich immer deutlicher das Bild der Niederlage heraus, die Frankreich und England gerade an der Stelle traf, an der sie auf den erfolgreichsten Vorstoß gegen Deutschland hofften. Es ist verständlich und durchaus nicht überraschend, dass angesichts dieses Debakels die Herren in London und vor allem die in Paris alle überhaupt nur erdenklichen Anstrengungen machen, um die verhängnisvollen psychologischen Folgen der schweren militärischen Schläge, die sie erlitten, wegzumachen. Nach der Nervenkrise, die laut Berichten neutraler Beobachter in den letzten Tagen in Paris herrschte und deren äußere Kennzeichen die wilde Flucht von Bewohnern Ostfrankreichs nach Paris und von Pariser nach Westfrankreich, die Inhaftierung aller Emigranten und Ausländer in Paris, ein heilloses Durcheinander im Straßenverkehr und Symptome wilder Angst waren. Nach diesen Tagen der Nervenkrise hat man in Paris mit äußerster Kraftanstrengung und mit Einsatz letzter Kraftreserven einen Damm gegen die drohende Fahnenflucht der Seelen aufzurichten versucht.